Eine Erklärung zur Zukunft Schottlands hatte die erste Ministerin Nicola Sturgeon angekündigt. Dann am Nachmittag stellte sie im schottischen Parlament in Edinburgh klar, Schottland soll bis spätestens Mai 2021 die Möglichkeit erhalten, in einem zweiten Referendum erneut über die Unabhängigkeit des Landes abzustimmen. I can confirm that the Scottish Government will act to ensure that the option of giving people a choice on independence later in this term of Parliament. Wir stellen sicher, dass die Menschen die Option erhalten, über die Unabhängigkeit zu befinden. Wir werden jetzt mit der Gesetzgebung beginnen und die Regeln festlegen. Sich für den Brexit oder für Schottland als eine unabhängige europäische Nation zu entscheiden. Diese Wahl soll bis zum Ende der Legislaturperiode angeboten werden. Fast zwei Jahre lang hat Nicola Sturgeon nicht mehr so deutlich ihre Forderung nach einem zweiten Referendum erhoben. 2017 hatte ihre Partei, die Schottische Nationalpartei, bei den Unterhauswahlen einen herben Dämpfer erhalten. Die Botschaft kam an, dass den Schottinnen und Schotten der Sinn erst einmal nicht nach einem neuen Unabhängigkeitsreferendum steht. Sturgeon fordert das Referendum denn auch relativ spät, erst bis 2021. Und es soll nur dann stattfinden, falls bis dahin Großbritannien die EU verlassen hat. To rush into an immediate decision before a Brexit path has been determined would not allow for an informed choice to be made. Sich jetzt sofort in eine Entscheidung zu stürzen, bevor der Brexit-Prozess nicht klar ist, würde es nicht ermöglichen, eine fundierte Wahl zu treffen. Aber wenn wir unsere Interessen schützen wollen, dann können wir auch nicht unbegrenzt warten. However, if we are to safeguard Scotland's interests, we cannot wait indefinitely. Die schottische Nationalpartei trifft sich am Wochenende zu ihrem Parteitag. Nicola Sturgeon stand also unter Zugzwang, den Ungeduldigen unter den Parteimitgliedern etwas anzubieten. Immerhin ein Gesetz, das die Bedingungen des erneuten Referendums definiert. Doch Sturgeon erinnerte auch daran, dass ohne Zustimmung Londons ein neues Referendum nicht möglich ist. Premierministerin Theresa May wird es nicht tun. Ein möglicher Nachfolger Boris Johnson erst recht nicht. Aber vielleicht Labour-Chef Jeremy Corbyn, falls er eine Neuwahl gewinnen sollte. Noch aber ist der Weg weit bis zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. Und die erste Ministerin streckt den anderen Parteien, die gegen eine Unabhängigkeit sind, die Hand aus. Ein Bürgerkonvent soll über die Zukunft Schottlands beraten und damit auch über Ideen, die nicht gleich eine staatliche Unabhängigkeit bedeuten.